zu Hause geboren. Kriegszustände werden Realität. Bis sie es merken, ist das längst zu spät. Alle Zeichen sprechen gegen euch. Doch erst wenn ihr tot seid, ist das Ziel erreicht. Euer System, das haben wir längst durchschaut. Wir wissen, wer hier wirklich regiert. Weltbank, Geheimbund und Logentum verbreiten sich.